Angst vor deiner Zukunft, vor Unglück, Pech und Pein. Und stellst du dir die Frage, was wird morgen sein? Legst du dir jeden Tag die Karten auf den Tisch? Sezierst du gern die Eingeweide von einem Fisch? Und lässt du Pendel schwingen und Räucherstäbchen glühen? Was wird dir in naher Zukunft alles blühen? Und du schaust dein Horoskop an und du beginnst zu scheinen. Nur bleib Pech und Pan, schließ dich besser ein und komm den ganzen Tag nicht raus. Denn du weißt, heute geht's dir schlecht, du hast Pech. Nicht mehr an, verpasst du kurz im Anschluss die Eisenbahn. Stolperst du heute über jeden Stein? Heute muss wohl Freitag der 13. sein. Und du schaust in den Kalender und du beginnst zu schreien. Nur bleib Pech und Panne, schließ dich besser ein und komm den ganzen Tag nicht raus. Denn du weißt, heute geht's dir schlecht. Du hast Pech. Denn du hast Pech. Denn du hast Pech. Du hast so Pech. Denn du hast Pech. Du hast so Tritt du vor dein Gartentor. Plötzlich trifft dich ein Mädchen.